Erster im 9. Jahr seiner Herrschaft belagerte König Nebukadnezar von Babel mit seinem ganzen Heer die Stadt Jerusalem und baute Wälle um sie herum. Zweiter, die Belagerung der Stadt dauerte sehr lange an, bis schließlich das 11. Jahr der Regierungszeit von König Zedekia erreicht war. Dritter, da die Hungersnot in der Stadt immer schlimmer wurde, hatte die einfache Bevölkerung schließlich überhaupt nichts mehr zu essen. Vierter, nachdem die Stadtmauer durchbrochen worden war, flohen der König und seine Soldaten nachts durch ein Tor, obwohl die Feinde die Stadt umzingelt hatten. Fünfter, die babylonischen Truppen verfolgten den König jedoch und holten ihn bei Jericho ein, weil seine eigenen Soldaten ihn verlassen hatten. Sechster, sie nahmen den König fest und brachten ihn nach Ribla zum König von Babel, damit dieser dort ein Urteil über ihn sprechen konnte. Siebter, nachdem man die Söhne Zedekias vor seinen Augen getötet hatte, ließ der König von Babel ihn blenden und in Ketten nach Babel führen. Achter, im 19. Jahr von Nebukadnezars Herrschaft kam Nebusaradan, der oberste Leibwächter des Königs, als wichtiger Beamter nach Jerusalem. Neunter, er verbrannte den Tempel des Herrn, den königlichen Palast und alle großen Häuser der Stadt, sodass alles durch Feuer zerstört wurde. Zehnter, die babylonischen Soldaten, die unter dem Befehl des Leibwächters standen, rissen die Mauern rund um Jerusalem vollständig nieder. Elfter, Nebusaradan führte den Rest der Bevölkerung und die Leute, die zum Feind übergelaufen waren, in die Gefangenschaft nach Babel. Zwölfter, nur einige arme Leute ließ der oberste Leibwächter im Land zurück, damit sie dort als Winzer und Bauern auf den Feldern arbeiteten. 13. Die Babylonier zerbrachen die großen bronzenen Säulen und Gefäße des Tempels, um das wertvolle Metall in ihre Heimatstadt Babel zu bringen. 14. Sie nahmen auch alle kleineren Werkzeuge und Gefäße aus Bronze mit, die man früher für den täglichen Dienst im Tempel benutzt hatte. 15. Der oberste Leibwächter beschlagnahmte zusätzlich alle wertvollen Gegenstände, die aus reinem Gold oder Silber hergestellt worden waren. 16. Die Menge der Bronze von den Säulen und den großen Becken war so gewaltig, dass man das Gewicht des Metalls gar nicht schätzen konnte. 17. Die Säulen waren sehr hoch und mit kunstvollen Mustern aus Bronze verziert, die wie Granatäpfel geformt und an Gittern befestigt waren. 18. Der oberste Leibwächter nahm den Oberpriester Seraja, seinen Stellvertreter und drei weitere wichtige Beamte des Tempels gefangen. 19. Außerdem verhaftete er einen Offizier, fünf Berater des Königs und 60 Bürger, die er bei seiner Suche noch in der Stadt fand. 20. Nebusaradan brachte all diese Gefangenen zum König von Babel, der sich zu dieser Zeit in der Stadt Ribla aufhielt. 21. Dort ließ der König von Babel sie alle hinrichten, und so wurde das Volk von Juda aus seiner Heimat in die Fremde geführt. 22. Über die Menschen, die im Land Juda bleiben dürften, setzte Nebukadnezar einen Mann namens Gedalia als verantwortlichen Verwalter ein. 23. Als die übrig gebliebenen Offiziere und Soldaten hörten, dass Gedalia ihr neuer Anführer war, versammelten sie sich bei ihm in Mizpah. 24. Gedalia versprach ihnen feierlich, dass sie in Sicherheit leben könnten, wenn sie den Babyloniern dienten und friedlich im Land blieben. 25. Doch im 7. Monat ermordete Ismael, der aus der königlichen Familie stammte, zusammen mit 10 Männern den Verwalter Gedalia und seine Begleiter. 26. Daraufhin floh das ganze Volk aus Angst vor der Rache der Babylonier nach Ägypten, wobei alle Menschen, ob klein oder groß, mitgingen. 27. Viele Jahre später, als Evil-Merodach König von Babel wurde, zeigte er Erbarmen und ließ den gefangenen König Jojachin aus dem Gefängnis frei. 28. Er sprach sehr freundlich mit ihm und gab ihm einen Ehrenplatz, der wichtiger war als die Plätze der anderen Könige in Babel. 29. Jojachin dürfte seine Gefängniskleidung ablegen und für den Rest seines Lebens regelmäßig an der Seite des Königs speisen. 30. Der König von Babel sorgte dafür, dass Jojachin jeden Tag eine feste Summe für seinen Lebensunterhalt erhielt, solange er lebte.